Heinrich Heine, Wandere. Wenn dich ein Weib verraten hat, so liebe flink eine andere. Noch besser wäre es, du ließest die Stadt, schnüre den Ranzen und wandre. Du findest bald einen blauen See, umringt von Trauerweiden. Hier weinst du aus dein kleines Weh und deine engen Leiden. Wenn du den steilen Berg ersteigst, wirst du beträchtlich ächzen. Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst, hörst du die Adler krächzen. Da wirst du selbst ein Adler fast. Du bist wie neu geboren. Du fühlst dich frei. Du fühlst, du hast dort unten nicht viel verloren.